wie man mich an der Nase herumführen kann, wie ein kleines Kind, dem man weiß macht, heute Abend kommt der Weihnachtsmann. Naja, das ist Schätzchen. Es gibt doch ein paar Unterschiede zwischen Anastasia und mir. Oh, die kenne ich doch, mein Bärchen. Darf ich noch ein bisschen? Und nun bleibst du hier unter Verschluss, bis wir die Gangster dingfest gemacht haben. Aber du besuchst mich doch, Sascha, Liebling. Jede Nacht. Es wird vielleicht nicht so lange dauern, bis genug gegen ihre früheren Verfolger vorliegt, Dasha. Denisovs Leute, die für mich arbeiten, meinen, die Bande sei schon wieder dabei, ein Ding vorzubereiten. Übrigens sind wir nicht die Einzigen, die ein Auge auf die Burschen haben. Während Igor sie verfolgte, wurde er selbst verfolgt. Noch eine Mafia? Vermutlich bloß ein Einzelner. Wir wissen noch nicht, was er im Schilde führt. Immerhin wissen wir inzwischen, wer er ist. Oh, ist das aufregend. Meine Schwester. Halbschwester. Da muss ich dir mal erzählen, wie ich mit der Nastja zum Rummel gegangen bin. Ich hab dich aus dem Feuer geholt, Dasha. Aber ich weiß nicht. Mir war nur klar, wenn Denisovs Leute dich nicht da rausziehen, bist du bald eine hübsche Leiche. Und mein Bruder muss zurück in den Ehekäfig. Die Komödie deiner Erschießung war grandios, das muss man sagen. Samt der ehrfurchtgebietenden Erscheinung der roten Damen. Alles der Fantasie von Denisovs bestem Mann Bokr entsprungen und von ihm vollendet inszeniert. Jetzt bist du aus dem Schussfeld, Dasha. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie du hineingeraten konntest. Ist es nicht furchtbar gefährlich, bei der Polizei zu arbeiten? Halb so wild. Ich ziehe schneller als Billy the Kid. Noch eins, Dasha. Sie sagten zu mir im Laden, der Verfolger, den Sie erkannt haben, sei schon wochenlang hinter Ihnen her. Igor Jerochin, der Typ an der Imbissbude. Ja, zum ersten Mal habe ich ihn in der Metro gesehen. Wann? Beginnt das Verhör? Ich erinnere mich ziemlich genau. Am 29. September. An dem Tag, als mich dieser Verrückte belästigt hat. Ein Verrückter? Er drängte sich an mich ran, als ich in den Metrowagen einstieg und griff mir zwischen die Beine. Was? Ein Lustmolch. Er hat ein blasses, eingefallenes Gesicht, nach innen gekehrten Augen, wie ein Wahnsinniger. Er griff mir zwischen die Beine ebenso verstohlen wie rasch, als ob er das schon 100 Mal vorher gemacht hätte. Ich zischte ihn an, verschwinde. Er setzte sich hin und ließ mich nicht aus den Augen. Und Igor? Er war mit eingestiegen, aber er hat wohl nichts gesehen. Nein, ich glaube nicht. Er stand da irgendwo im Wagen. Ich achtete nicht auf ihn. Ich fixierte den Irren und er mich. Na warte, dachte ich mir, du entkommst mir nicht. Ich nahm einen Zettel aus meiner Handtasche und notierte mir das Aussehen des Grabschers. Mann im Alter von 35 bis 38. Größe ca. 1,80. Hellbrauner Regenmantel. Hält die linke Hand in der Manteltasche. Die Hand in der Tasche? Ja, ja. Unanierte wohl. Das erzählst du mir erst jetzt? Sie erzählt es mir. Weiter, Dasha. Ich stieg an der Taganskaja aus und gab das Zettelchen einem jungen Milizionär. Auf der Ringstrecke der Metro ist ein Mann unterwegs, der Frauen belästigt, sagte ich ihm und verschwand. Es war mir schrecklich peinlich. An der Taganskaja, sagen Sie? Dann wissen wir jetzt, warum dort am 29. September Sergeant Maluschkin erschossen worden ist. Er war wohl der junge Mann, dem Sie den Zettel gaben. Versuchen Sie bitte, sich genau zu entsinnen. Haben Sie an diesem Tag, bevor die Verfolgung begann, irgendetwas Merkwürdiges beobachtet? Ich glaube nicht. Warten Sie doch. Nichts Sensationelles. Jede Kleinigkeit hilft uns. Ich war ganz in Gedanken, als ich die Metrostation betrat. Und da kam ich an einem dicklichen Mann vorbei, Mitte 30, unauffällig gekleidet. Er saß auf der Bank und wartete wohl auf die Bahn. Durch eine ungeschickte Bewegung leerte er den Inhalt seines Büroköfferchens auf den Boden. Er griff langsam, ganz langsam, als ob er Gicht hätte, nach seinem Kram. In dem Moment kam ein junger Mann hinzu und half ihm. Er hob einen Kugelschreiber auf. Und Sie standen einfach da? Unhöflich war ich. Das wurde mir bewusst, als die beiden mich vorwurfsvoll ansahen. Dann ging ich schnell weiter. Das könnte tatsächlich der Schlüssel sein. Du sagst gar nichts, Anastasia? Dasha hat eine Übergabe beobachtet. Wovon wissen wir nicht? Es muss wohl sehr klein sein, damit es in einen Kugelschreiber passt. Aber je kleiner, desto teurer. Es ist die Schwester und er ihr Vater. Die Ähnlichkeit. Ich hätte es längst wissen können. Wie hießen sie noch? Wakr. Ja, Wakr. Der geschädigte Andrei Wakr. Der tote Junge. Wir waren betrunken, als er starb. Eine Geschichte wie jeden Tag. Und wie es aufgeblasen wurde, der Gerichtssaal, die weinende Mutter. Die Schwester vollgepumpt mit Barbiturat. Aber Mann, das ist doch 100 Jahre her. Familie Wakr. Das ist es also. Areschkin kriegte damals Jugendknast. Müsste längst wieder draußen sein. Wir kamen davon. Areschkin, Wakr. Was bedeutet das alles? Chef, sagt Ihnen der Name Wakr etwas? Wakr? Was haben deine Ermittler denn da ausgegraben? Etwas, das zur Aufklärung des Mordes an Sergeant Maluschkin führen könnte. Kostja Maluschkin? Wie soll das zusammenhängen? Willst du mich nicht endlich aufklären? Bitte, Gordejew. Na gut. Warte. Wakr. Das muss wenigstens 9 Jahre her sein. Eine einzige Tragödie. Der kleine Andrei war ein ebenso begabtes wie verhasstes Kind. Eines Tages überfielen ihn ein paar Burschen aus einer Schule. Allesamt älter als er, aber selbst noch Kinder. Gewalttätig. Grundlos. Sie hassten ihn. Sie wollten Kleingeld. Sie wollten den Fanal. Ich weiß nicht mehr. Es war völlig sinnlos. Sie fielen über den schmächtigen Jungen her auf dem Nachhauseweg von der Schule. Schlugen ihn und seine Schwester zusammen. Er hat sich wohl überhaupt nicht gewehrt. Die Jungen verletzten ihn so schwer, dass er noch auf der Straße verblutete. Könnte das die Verbindung sein? Und die Täter? Frag mich nicht nach den Namen. Sie waren außer einem Straf unmündig. Moment. Areschkin. Jura Areschkin, so hieß er. Der musste für die anderen büßen. Areschkin? Könnten sich hier die Geschichten überschneiden? Die alten und die ganz neuen? Igor, Wakr, der Irre aus der U-Bahn, der Milizionär? Was ist mit dem kleinen Wakr? Nichts. Mich interessiert mehr der General Wakr. Das ist der Vater von André. Er verfolgt seit geraumer Zeit eine Schmugglerbande. Wie? Warum sollte er das? Das möchte ich ja eben rausfinden. Meine liebe Anastasia, ich kann dein Verhalten nicht billigen. Ich bitte keine Vorträge, Gordie. Und gute Genesung. Ich muss ins Archiv. Igor, das ist ja eine Überraschung. Ich habe leider nicht viel Zeit, Mutter. Sag mir nur... Jura Areschkin. Wohnt er noch, wo er immer wohnte? Areschkin? Weißt du das denn nicht? Er liegt schon seit 2 Jahren unter der Erde. Gestorben? Man hat ihn erschlagen wie einen räudigen Hund, den Säufer. Er lag einen halben Tag in der Toreinfahrt, bis man ihn fand. Die Leute dachten, da schläft ein Penner. Ich komm dich bald mal besuchen. Aber Igor! Igor! Höhle der Löwin. Bin beeindruckt. Bocker, schön, Sie zu sehen. Wenn Sie sich sogar ins Kommissariat wagen, haben Sie bestimmt etwas zu melden. Jawohl. Eine militärische Niederlage unseres Generals. Waterloo? Ja, Moskau. Igor hat den General Wakar entdeckt und versucht nun, diesen Schatten abzuschütteln. Aber kann man einen Schatten abschütteln? Übrigens scheint es den General nicht sehr zu beunruhigen. Er ist sich seiner Sache sicher. Bloß welcher, Gnädigste? Er will Igor umbringen, lieber Boker. Und ich weiß auch weshalb. Als Igor noch ein ganz kleiner, bartloser Verbrecher war, war er an der Ermordung von Wakars Sohn beteiligt. Oh, Rache. Wie unrussisch. Und diese Primotschka will der General behalten? Primotschka? Sie meinen den Bleiumschlag, den man gegen Hämorrhoiden anwendet? Ich gebrauche das Wort für eine Dummheit, die sich jemand in den Kopf gesetzt hat. Ich habe keine große Lust, ihn von dieser Primotschka abzuhalten. Und doch muss ich es tun. Weil Sie von der Kripo sind? Ja. Und weil der General beobachtet haben könnte, wie Igor den Milizionär Maluschkin erschossen hat. Wenn es Igor war. Und weil ich den Mörder dem Staatsanwalt in Geschenkpapier überreichen will. So, ja? Danke. Meine Polizeiarbeit. Einen Mörder retten, um einen anderen zu schnappen. Moralische Idiotie. Das werde ich dir nicht sagen, Bocker. Und auch Gordejew darf es nicht erfahren. Dass der General Wakar sich nicht am Anfang, sondern am Ende seines Rachefeldzugs befindet. Ich muss den General treffen, bevor es zu spät ist. Guten Tag, Großmütterchen! Schrei nicht, Söhnchen. Ich bin zwar blind, aber nicht taub. Was willst du? Ich bin Igor Jerochin. Bin mit Nikolai in eine Klasse gegangen. Erinnern Sie sich? Natürlich erinnere ich mich an dich, Igor. Sehr gut sogar. Worum geht es? Ich möchte Nikolai sprechen. Ich auch. Ist er umgezogen? Ja. Er ist umgezogen. Könnten Sie mir seine Adresse geben? Du wirst ihn früh genug sehen, wenn es soweit ist. Wieso? Ist er im Gefängnis? Das wäre schön. Nein. Er ist im Jenseits. Man hat ihn... Wer? Woher soll ich wissen, wer Nikolai umgebracht hat? Umgebracht? Aleschkin umgebracht. Nikolai umgebracht. Alle, die beim Tod des kleinen Andrei dabei waren. Alle außer mir. Außer mir und... Ravel. Sie kennen ihn doch. Der kleine Ravel. Bemühe dich nicht. Ich kannte ihn. Er ist längst bei Nikolai. Sie zechen und pokern da oben, nehme ich an. Da oben? Da oben. Ja. Ja, danke. Pass auf dich auf, Igor. Der Letzte auf der Liste. Dieses Monster. Aber ich bin kein Säufer und kein Spieler wie die anderen. Kein leichtes Opfer. Wakar, jetzt drehe ich den Spieß um. General Wakar. Alle tot. Jura, Nikolai, Ravel. Und niemand entdeckt den Zusammenhang. Und niemand wird den Zusammenhang entdecken, wenn ich Wakar aus dem Weg räume. Ja. Gegner, einen wirklichen Gegner. Nicht Jura, Nicht Nikolai, nicht Radil. Keinen Tränker, keinen kleinen Ganoven, keinen nichtsahnenden Spießer. Von allen, die meinen André erschlagen haben, hast du am meisten gelernt, Igor. Ein professioneller Gangster bist du geworden. Und du willst mir zuvorkommen, das weiß ich auch. Ich habe gesehen, wie du den Milizionär hinter den Bauzaun gelockt hast. Ich habe den Schuss gehört. Und ich fühle mehr denn je, dass ich meine Pflicht erfüllen muss. Dir habe ich eine viel zu lange Frist eingeräumt. Ich muss es schaffen. Ich werde es schaffen. Ich weiß, wo du zu finden bist. Und ich werde dich finden. Morgen, Igor. Morgen. Habt ihr alles verstanden? Bereitet euch auf die Übergabe der Ware vor. Diesmal handelt es sich um eine große Partie. Was ist, Igor? Du schaust mich an wie 3 Tage Regenwetter. Ich werde beschattet. Wer ist das? Das ist doch Schnurz. Das ist bloß einer, eine sehr alte Geschichte. Eine offene Rechnung, nicht der Rede wert. Was soll ich machen, wenn mir der bei der Übergabe der Ware bis in die Metro folgt? Vorher abmurksen, ist doch klar. Weißt du nicht, wie das geht? Du weißt es. Seit wann ist er hinter dir her? Sorik hat seinen Wagen hinter uns gesehen. Ein weißer Schiguli. Als die kleine Verkäuferin draufging. Du erinnerst dich, Artyom. Wie bitte? Vermutlich geht das schon länger so. Wenigstens Monate. Seid ihr denn völlig übergeschnappt? Und damit kommt ihr erst jetzt raus? Wir hätten das längst erledigt haben können. Igor, ich gebe dir genau 2 Tage, um diesen Mann verschwinden zu lassen, ja? Darf ich die Jungs bitten, mir zu helfen? Bist du noch bei Trost? Das ist deine offene Rechnung, mein Lieber. Die Suppe musst du alleine auslöffeln. Bring ihn um, tu es, wo du willst, wie du willst. Aber übermorgen muss er von der Bildfläche verschwunden sein. Sonst hast du bei der Übergabe nichts verloren. Wir schaffen es aber allein. Schnauze! Allein. So, das war's. Verschwindet. Ja. Ich schaffe es auch allein. Sorik hätte die Sache längst schon hinter sich gebracht. Oder Artyom. Aber ich? Ich zögere. Er wäre nicht der Erste, den ich umbringe. Längst nicht. Aber das andere war spontan. Ich habe Wackres Söhnchen erstochen. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich habe den Milizionär in die Milizhöhle befördert. Das war Instinkt. Doch nun ist Planung verlangt. Ein Plan. Und der muss auch noch gelingen. Beim ersten Mal. Für heute ist es zu spät, deine Spur aufzunehmen. Aber nach Hause will ich auch nicht. Jelena betend, Lisa aufgelöst, voll mit Tabletten. Dieses ganze Elend. Letzte Woche haben sie den Jahrestag von Areschkins Ermordung gefeiert. Dann sitzen die beiden aufgekratzt herum, lächeln sich gegenseitig an, gespenstisch. Ich bringe das hinter mich. Und dann will ich nichts mehr hören. Nee. General Wacker? Meinen Sie mich? Wer ist das? Eine große, hagere Frau. Korrekt, vom Scheitel bis zur Sohle. Wenn Sie Wacker heißen, meine ich Sie. Er ist auf einen Angriff nicht gefasst. Eine Abgesandte der Patentante? Kennen wir uns? Nein, aber ich würde Sie gern kennenlernen. Hier sind meine Papiere. Kaminska, ja, Kriminalpolizei, jetzt weiß ich es. Das Mauerblümchen, dem ich Feuer gegeben habe. Wie sich doch die kleinste Höflichkeit rächen kann. Kennen Sie einen Mann namens Igor Jerochin? Sie hat mich. Wird er unruhig? Oder doch nicht? Er weiß, was auf dem Spiel steht. Jetzt ruhig bleiben. Vor 9 Jahren war ein Halbwüchsiger, der Igor Jerochin heißt, an der Ermordung meines Sohnes beteiligt. Wenn Sie den meinen, dann kenne ich ihn. Ja, ich meine genau den. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Darf ich das zugeben? Nein, ich muss es ja. Gestern. Er besuchte wohl seine Mutter. Sie wohnt in der Nähe meiner Wohnung. Gute Defensivtaktik. War das schon zu viel? Jetzt noch eine Karte aufdecken. Sagen Sie, General, sind Sie Jerochin vielleicht irgendwann einmal an der Metrostation Taganskaya begegnet? Der Milizionär. Kann ich den Grund Ihrer Fragen an mich erfahren? Natürlich. Vor einem Monat wurde an dieser Metrostation ein junger Milizionär ermordet. Ich habe den begründeten Verdacht, dass Igor Jerochin ihn auf dem Gewissen hat. Du darfst mir nicht entkommen. Also, noch einmal, haben Sie Jerochin dort gesehen? Nicht so einfach, Igor. Na, was tut das zur Sache, ob ich ihn gesehen habe oder nicht? Er kann nicht lügen. Man hat den Milizionär gegenüber seinem Posten auf einer Baustelle erschossen aufgefunden. Die Frage ist, warum hat er seinen Posten an der Taganskaya gegen alle Vorschriften verlassen? Ich will herausfinden, mit wem er aus der Metrostation gekommen ist. Hat mich jemand gesehen? Das ist fast ausgeschlossen. Verzeihen Sie, das verstehe ich nicht. Sie haben herausgefunden, dass Igor Jerochin den Milizionär getötet hat. Also wissen Sie doch, mit wem der Milizionär die Station verlassen hat. Woher weißt du, dass der Mann, mit dem der Milizionär die Station verließ und der ihn umgebracht hat, ein und dieselbe Person sind? Du warst also da. Richtig getickt. Ach, wissen Sie, Genosse General, ob ich glaube, dass Jerochin es war und ob ich es beweisen kann, das ist ein himmelweiter Unterschied. Tausende von Verbrechern sind auf freiem Fuß, obwohl es auf der Hand liegt, dass sie schuldig sind. Aber es fehlt an Beweisen. Und ich möchte eben einen Beweis beibringen dafür, dass Igor Jerochin der Täter ist. Verstehen Sie? Schon. Aber ich möchte dennoch nicht antworten. Von der anderen Seite kommen. Haben Sie mich eigentlich wiedererkannt? Ja. Sie erinnern sich also, mir in der Nähe der Imbissbude auf dem Transkoi-Boulevard Feuer gegeben zu haben? Darf ich Sie fragen, was Sie dort zu tun hatten? Ich habe eingekauft. Haben Sie damals Igor Jerochin gesehen? Er stand nur wenige Meter von uns entfernt. Ja, ich habe ihn gesehen. Der Teufel soll dich holen, General. Warum lügst du nicht? Wenn du versuchen würdest, die Unwahrheit zu sagen, würde ich dich sofort an der Kehle packen und nicht mehr loslassen. Waren Sie kürzlich auf dem Warenmarkt von Konnikovo? Ja. Und ist Ihnen da rein zufällig Igor Jerochin über den Weg gelaufen? Ja, aber ist Konnikovo nicht sehr weit entfernt von der Taganskaya-Straße? Mir entgeht der Sinn Ihrer Fragen, Frau Kamenskaya. Ich drehe mich im Kreis wie ein Karussellpferd. Sie weiß alles. Machen wir Schluss. Alles. General Wacker, verfolgen Sie Igor Jerochin, weil Sie ihn umbringen wollen? Eine Absicht. Eine bloße Absicht. Das kann mir niemand beweisen. Ich möchte auf Ihre Frage nicht antworten. Angriff. General Wacker. Im Jahr 1996 haben Sie Jura Areschkin umgebracht. Im Jahr 1998 Nikolai Sakuschniak und Ravil Gabdrachmanow. Jetzt ist Igor Jerochin an der Reihe. Ich möchte Sie von Ihrem Vorhaben abbringen. Begreifen Sie doch, ich kann den Mord an dem Milizionär ohne Ihre Aussage nicht aufklären. Wenn Sie aber Jerochin töten, werde ich mit Sicherheit wissen, wer es gewesen ist. Und Sie werden sich für alle 4 Morde verantworten müssen. Solange Jerochin lebt, kann ich Ihnen die ersten 3 nicht beweisen. Mir fehlen dafür die Indizien. Ich bitte Sie inständig, geben Sie Ihren Plan auf. Überlassen Sie Jerochin mir. Ein riesiger Bluff. Ich bin bereit, für alles, was ich tue, die Verantwortung zu übernehmen. Sie haben nichts. Absolut nichts. Ich habe nicht vor, Ihnen bei Ihrer Ermittlungsarbeit zu helfen. Und trotzdem will sie mir in den Arm fallen. Du fürchtest weder das Gefängnis noch die Schande. Dennoch, irgendeine Schwachstelle musst auch du haben. Hören Sie, Wacker. Sie sind Offizier mit Kriegserfahrung. Sie waren 1968 in der Tschechoslowakei. Sie waren in Afghanistan. Sie haben in Bergkarabach gekämpft. Ich kann nicht glauben, dass Sie nicht verstehen, dass Rache nichts mehr ist als ein altehrwürdiges Wort. Rache ergibt allein dann einen Sinn, wenn sie vom Schicksal ausgeht und die Schuldigen belehrt. Rache, die von Menschenhand geübt wird, stürzt die Beteiligten bloß in gegenseitigen Vergeltungszwang. Und Tote können nichts aus ihr lernen. Sind Sie mit mir einverstanden? Jetzt diese Masche. Vielleicht zu sentimental? Als Offizier stimme ich Ihnen zu. Und als Vater? Als Vater auch. Als Vater. Das hat jeden Wert verloren. Also, warum das alles? Ich habe ihn in die Enge getrieben. Es ist Ihre Frau, die Sie zum Mord an Jerochin zwingen will. Wie hat sie das erraten? Andernfalls will sie die Sache in die Hand nehmen, ist es so? Sie sind erstaunlich scharfsinnig. Ich verspreche Ihnen, Igor Jerochin wird ins Gefängnis gehen für 15 Jahre. Das ist bloß ein Aufschub. Es wäre unmoralisch, darauf zu hoffen, dass meine Frau innerhalb dieser 15 Jahre stirbt. Ich wiederhole. Ich bin bereit, für alles, was ich getan habe, die Verantwortung zu übernehmen. Er ist wie aus Eis. Wenn es Ihnen gelingt, mir meine Schuld zu beweisen. Ein letzter Versuch. Die Tragödie Ihrer Familie besteht darin, dass die Mörder Ihres Sohnes für ihre Tat nicht oder zu gering bestraft wurden. Jetzt wurde der Milizionär Kostja Maluschkin ermordet, der freilich älter war als Ihr Sohn, aber auch noch sehr jung, 20 Jahre. Er kam gleich nach der Armee zur Miliz, hatte noch nichts erlebt, er hatte noch nicht einmal ein Mädchen. Kostja hat Eltern und zwei Brüder hinterlassen. Ich habe mit ihnen gesprochen. Maluschkins Brüder haben am Grab geschworen, den Mörder zu richten. Sie sind bereits vergiftet von Rachsucht. Wie können Sie zulassen, dass diese beiden Jungen, von denen einer 15 ist, der andere 17, ihr Leben zerstören? Geben Sie mir doch die Möglichkeit, den Mörder seiner Strafe zuzuführen. Erinnern Sie sich an Ihre eigene Situation vor 9 Jahren. Was wäre gewesen, hätte man Ihnen damals gesagt, dass man die Mörder Ihres Sohnes nicht vor Gericht stellen kann, bloß weil ein Zeuge sich aus irgendeinem Grund in stolzes Schweigen hüllt? Moralische Erpressung, nichts anderes. Dann habe ich mein Pulver verschossen. Antworte. Man hat die Mörder meines Sohnes nicht bestraft, das ist es ja gerade. Es waren Kinder. Kinder. Mein Sohn war auch noch ein Kind. Frau Kaminskaya, könnte das, was ich eben gesagt habe, als ein Schuldgeständnis gewertet werden? Es ist vorbei. Als Schuldgeständnis? Nur ich könnte, was Sie mir eben gesagt haben, als Geständnis werten. Solange Sie das nicht zu Protokoll geben, bedeutet es nichts. Ich kann also davon ausgehen, dass Sie unter dem Strich überhaupt nichts gegen mich in der Hand haben. Unbewegbar. Unbeweglich. Ja. Davon können Sie ausgehen. Wenn Sie erlauben, für mich ist es Zeit. Ich muss nach Hause. Alles gut. Ich kann nicht mehr zurück. Meine Familie wird mir keinen Aufschub gewähren. Meine Familie. Ich bin der Gefangene dieser Frau geworden. Der Gefangene meiner Frau und meiner Tochter. Und dann werde ich der Gefangene des Staates sein. Denn nach Igors Tod, lebend, werde ich nicht mehr rauskommen aus der Haftanstalt. Die Kaminskaya wird mir die 4 Morde nachweisen. Dazu wird sie in der Lage sein. Aber wenn ich es nicht tue, wenn ich Igor nicht umbringe, wenn ich gegen ihn aussage, dann wird mein Leben erst recht zur Hölle werden. Lisa und Jelena werden mir keine Ruhe lassen. Und wenn ich gar nichts tue, nicht aussagen und nicht töten, dann kommt die Patentante mit ihren angeheuerten Killern. Dann werden alle ins Gefängnis wandern. Alle, mich eingeschlossen. Jelena, Lisa und die widerliche Tante. Es ist aussichtslos. Und es ist nichts mehr zu ändern. Mein Leben ist vergeudet. Die Rache hat alles verdorben, alles ausgetrocknet. Und sie wird nicht enden. Die Brüder des Milizionärs, der Milizionär, der Schuss. Ich habe den Jungen gesehen, wie er aufgeregt über die Straße lief, in Igors Schlepptau, in den sicheren Tod. Ja, ich habe versucht, ihn zu vergessen. Ich habe mein Leben Igor geopfert, meinem Hass geopfert. Meinem Hass? Nein, meine Pflicht. Aber diese Pflicht, sie hat mich ins Nichts geführt. Gibt es denn gar keine andere Möglichkeit? Bemerkt er mich nicht? Nein. Es scheint ihn zu beschäftigen, was ihm diese Frau erzählt hat. Wer war das eigentlich? Eine Verwandte? Irgendein Sekretärin-Typ? Egal. Geistesabwesend trottet er vor sich hin, der Rächer. Der möchte gern Rächer. Aber wo will er denn hin? Nach Hause jedenfalls nicht. Das ist die andere Richtung, General. Na, wo soll's denn hingehen? Ah, ich verstehe. Jetzt weiß ich es. Und da sitzt du auch bald in der Falle. Wenn du dich am sichersten fühlst, dann wird es geschehen. Du bist ein durchtriebenes, kleines Arsch. Schreien Sie mich nicht an, ich habe ohnehin schlechte Laune. Wie konntest du mir verschweigen, dass die Bande, die du beschatten lässt, Zugang zu militärischen Objekten hat? Das habe ich nicht gewusst. Irgendwann. Du hast das nicht gewusst? Das ist schlecht. Und wo haben deine hochgelobten Banditen hingeschaut? Reden Sie nicht so über Denisows Leute. Die haben gute Arbeit geleistet. Wie kommen Sie überhaupt dazu, hinter mir her zu recherchieren? Du wirst dich noch bei mir bedanken. Aber den Fall reißt jetzt der Abwehrdienst an sich, samt dem Mord an dem Milizionär. Und das tut mir weh. Es ist eine Frage der Ehre, dass wir den Tod eines Kollegen aufklären können. Ehre, Rache, Pflicht, der ganze zaristische Hokuspokus. Und jetzt noch der Geheimdienst. Das hat noch gefehlt. Der Abwehrdienst hat sich bereits mit unserem Ministerium in Verbindung gesetzt. Sie fordern unsere Akten an. Wir können nur noch eins tun. Die Aktenbündel langsam schnüren. Das ist alles, was ich noch für dich an Zeit herausschinden kann. Danke. Ich hoffe, du lernst daraus, dass... Haben Sie mir besser gefallen. Entschuldigen Sie. Das gibt's ja nicht. Wir sprechen uns noch. Entschuldigen Sie die Störung. Man hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde. Sie möchten mit mir sprechen? Wenn Sie nichts dagegen haben. Anastasia Pavlovna, ich möchte eine Aussage machen gegen Igor Jerochin. Das war's also? So einfach ist es? Setzen Sie sich. Ich schreibe mit. Kann ich? Sie können beginnen. Am 29. September dieses Jahres gegen 18.25 Uhr beobachtete ich, wie der Bürger Igor Petrovich Jerochin an einen Mitarbeiter der Miliz herantrat, der im Gebäude der Metrostation Taganskaja seinen Dienst versah. Igor Jerochin lauert hier schon seit einer halben Stunde in seinem Wagen. Wo ist der General? Wagner ist auf dem Weg. Ich schicke ein paar Beamte. Beeilen Sie sich. Nein, zu spät. Da kommt der General. Ich kann Sie nicht aufhalten, um Himmels Willen. Ich versuche es. Wagner! Wagner! Werfen Sie sich hin! Auf Wer den Boden! Ist das? Verdammt nochmal! Die Deckung! Er zieht auf Sie! Nein! Ich weiche nicht mehr aus. Was will dieser brüllende Hanswurst? Er zwingt mich jetzt zu handeln. Es gibt noch eine andere. Wacker bleibt stehen. Diese Möglichkeit. Nein. Schau mir bitte nicht in die Augen. Sergei Eduardovich Denisow. Das steht über seinem Bett. Das ist also sein Name. Das heißt, er ist Denisows Sohn. Das wird er mir nie verzeihen. Bock. Aschfahl das Gesicht und von Schweiß bedeckt. Er leidet sehr. Der Arzt sagt, er würde die Narkose nicht überleben. Man kann ihm nicht mehr helfen. Er wird sterben. Bocker, hören Sie mich? Tut mir leid. Ich hätte Igor gleich überwältigen müssen. Und dieser General, ein Idiot, das sage ich Ihnen. Warum haben Sie es mir nicht gesagt? Was denn? Dass Sie Denisows Sohn sind. Wozu? Ich bin unehrlich. Ich bin kein Sohn. bin für mich allein. Das stimmt nicht, Booker. Hören Sie, Sie dürfen nicht aufgeben. Ich kann nichts versprechen. Ich verspreche nie etwas, wenn ich nicht sicher bin. Warum weinen Sie denn? Ja, wissen Sie denn, dass ich weine? Sie haben doch die Augen geschlossen. Ich höre es. Ja, ich war ein Verbrecher. Ich war Zeuge. Jetzt bin ich ein Geschädigter. Was für eine Epidersion. Ein richtiges Pertimonokel. Morgen kommt Denissow, um die Leiche seines Sohnes abzuholen. Wie soll ich ihm in die Augen sehen? Ich habe ihn um einen kleinen Gefallen gebeten und was ist daraus geworden? Und Wacker? Er wollte keine Aussage machen, sondern Selbstmord begehen. Ich hätte das erkennen müssen. Zu spät. Zu spät. Denissows Leute verfolgen Igors Spur. Sie werden ihn kriegen. Ja, auch zu spät. Und all die Quälerei, die noch auf mich wartet. Die Schwätzer vom Innenministerium. Verteidigungsfähigkeit des Landes, strategische Rohstoffe. All diese wichtigen, hochwichtigen Interessen des Staates. Da drüben, das muss Wackers Frau sein. Sie lächelt. Für sie hat die Gerechtigkeit triumphiert. Eine religiöse Fanatikerin, eine Kranke und die Tochter daneben, ein Wrack. Nun begreife ich, in welcher Hölle er seit 9 Jahren lebte. Welch ein verletzter Name, Freund. Bleibt alles so verhüllt, wird nach mir leben. Wenn du mich je in deinem Herzen trugst, verbanne noch dich von der Seligkeit und atme in dieser herben Welt mit mir, um mein Geschick zu machen. Und der Rest ist Schweigen. Der Rest war Schweigen. Von Alexandra Marinina. Aus dem Russischen von Natascha Wodin. Hörspielbearbeitung Stefan Ripplinger. Teil 2. Die Rollen und ihre Darsteller waren Kamenskaja, Donata Höffer. Igor, Benjamin Reding. General, Charles Wirz. Dascha, Anja Leis. Gordejew, Justus Fritzsche. Artyom, Paul Fasnacht. Bokr, Michael Evers. Sascha, Roland Jankowski. Surik, Rolf Berg. Igors Mutter, Wieslawa Wesolowska. Alte Frau, Christa Strobel. Trauerredner, Dirk Schortemeier. Technische Realisation Markus Hassler, Tobias Vollkammer und Petra Kohn. Regieassistenz Axel Pleuser. Regie Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks.